A5. Bevor ich Sie jetzt gleich untersuche, müsste ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Sind bei Ihnen bestimmte Vorerkrankungen oder andere besondere chronischen Erkrankungen außer Ihren aktuellen Beschwerden bekannt? Vorerkrankungen? Ich hatte mal eine chronische Bronchitis, als ich noch geraucht habe. Haben Sie denn noch Beschwerden mit der Atmung? Oder waren Sie wegen der Beschwerden in letzter Zeit nochmal in Behandlung? Nein, das ist jetzt völlig in Ordnung. Ach ja, der Blutdruck ist manchmal zu hoch, aber immer nur, wenn ich ihn beim Hausarzt kontrollieren lasse. Da ist er dann oft über 150/90. Kontrollieren Sie den Blutdruck denn regelmäßig? Ich habe mir ein Gerät gekauft. Und da ist er immer so 120/70 oder mal 80. Nehmen Sie Blutdruckmedikamente ein? Nein, ich habe ja keinen richtigen Bluthochdruck. Sieht das denn Ihr Hausarzt genauso? Er sagt immer, ich sollte was einnehmen, aber ich will noch ein bisschen warten. Nehmen Sie andere Medikamente ein? Naja, gegen mein Sodbrennen und das gegen die hohen Blutfettwerte. Aber das liegt bei uns ja beinahe in der ganzen Familie, mütterlicherseits. Wissen Sie, ob eine spezielle Fettstoffwechselstörung bei dieser familiären Häufung bekannt ist? Ich weiß nur, dass die Schwester meiner Mutter sehr früh an einem Schlaganfall gestorben ist. Vielleicht lag das ja auch daran, dass sie erhöhte Blutfettwerte hatte. Darf ich fragen, ob Sie ganz bestimmte Lebens- oder Essgewohnheiten haben? Eigentlich wird bei uns gegessen und getrunken, was auf den Tisch kommt. Und das Sodbrennen? Tritt das häufig auf? Also, wenn ich bestimmte Sachen esse, wie Schokolade. Es tritt in erster Linie nahrungsabhängig auf. Und wenn Sie auf Schokolade verzichten, verschwinden die Beschwerden auch wieder? Ja, dann nehme ich auch die Tabletten nicht ein. Sie nehmen die Tabletten nur bei Bedarf und nicht regelmäßig ein? Ja, klar. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie nicht mehr rauchen. Trinken Sie Alkohol? Mal am Wochenende. 1-2 Gläser Wein, aber mehr nicht. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Ich habe eine Penicillinallergie. Aber im Frühjahr leide ich unter der Pollenallergie. Haben Sie einen Allergiepass oder einen Patientenpass? Dann könnte ich da mal nachschauen, ob ein spezielles Antibiotikum eingetragen worden ist. Ja, ich habe beides. Da steht alles drin. Die bringt mein Mann gleich mit. Die haben wir in der Hektik zu Hause liegen lassen.